Schönen guten Morgen. Wir haben sicherheitshalber gestern schon einmal aufgemacht, weil wir nicht ins Schleudern kommen wollten, wenn wir dann mitten und am Vortrag aufmachen müssen, ist kompliziert. Es haben mich einige angesprochen von euch, eine ganze Anzahl eigentlich, doch zu lehren über das Gebet im Neuen Bund. Und ich werde es nicht jetzt machen, aber ich werde mein absolut Bestes geben, dass wir zumindest heute Abend damit abschließen, okay? Das werden wir auf jeden Fall versuchen. Ich möchte gleich zu Anfang einmal Folgendes sagen, und zwar, jeder hat die absolute Freiheit, nicht übereinzustimmen mit dem, was ich lehre. Die Freiheit hast du, das Recht gebe ich dir. Du brauchst nicht übereinstimmen zu dem, was ich erkannt habe, was den neuen Bund betrifft. Das ist das Erste. Das ist absolut. Du kannst ein völlig anderer Meinung sein. Damit habe ich absolut kein Problem. Paulus sagt, unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Und wer bin ich, mir anzumaßen, dass ich alle Erkenntnis habe? Das glaube ich weder, noch bin ich davon überzeugt. Das, was ich glaube, das lehre und predige ich mit Überzeugung, weil ich es klipp und klar vom Wort Gottes so sehe. Aber ob das die absolute Wahrheit ist, du darfst das beurteilen und zum sagen, der Reinhard ist komplett verrückt, was der da predigt, ist doch absurd. Weil mein Pastor predigt was anderes oder ich glaube was anderes. Absolut, diese Freiheit hast du, die gebe ich dir und damit habe ich überhaupt kein Problem. Aber wie Gerhard gestern schon gesagt hat, wir sind nicht hier, um irgendwelche Dinge zu diskutieren. Weil wenn wir natürlich 1700 Jahre von Kirchengeschichte in einer Vermischung von Alt und Neuen Bund gelebt haben, ist völlig klar, dass uns, wie man in Österreich sagt, das Reißen ist high, aber das ist für uns, plötzlich sehen wir Dinge zum Beispiel, so wie gestern. Ja, aber Reinhard, alle sagen doch, Gott segne dich. Okay, sollen alle sagen, Gott segne dich. Ist kein Problem, wenn du weiterhin sagen willst, Gott segne dich, sag's, nur bitte nicht zu mir. Die Freiheit hast du, auch zum Gerhard nicht. Gerhard hat gebeten, auch nicht zu ihm. Also, absolut, ich habe euch erklärt, warum ich das nicht will. Weil ich will nicht in meinem Herzen etwas, was mir gegeben wurde, wiederum in die Zukunft legen. Das will ich nicht. Und eines der Probleme mit dem neuen Bund ist folgendes. Wir geben die Dinge, die geschehen sind in der Vergangenheit, in die Zukunft. Darum erleben wir sie auch nie. Und in meinem zweiten Buch, Nachfolgebuch von Neuen Bund, übrigens, wenn ihr beide Bücher habt, lest zuerst das Buch über Neuen Bund und dann das Buch Leben ohne Begrenzungen, weil die bauen aneinander auf. Und eine der Themen sage ich eben in dem Buch, in dem Nachfolgebuch von Neuen Bund, Leben ohne Begrenzungen, unsere Zukunft hat vor 2000 Jahren begonnen. Und wenn du auf deine Zukunft wartest, dass sie geschieht, dann wird sie nicht in dein Leben sich manifestieren. Weil der Unterschied zwischen Gottfakten und Verheißungen ist ein gravierender Unterschied. Und das müssen wir verstehen. Ich wollte eigentlich mir die Zeit nicht nehmen, darüber zu lernen, aber ich muss einfach noch zurückgehen über einen Abschnitt, den ich eigentlich gestern schon in meinen Notizen übersprungen habe, aber dann mich entschieden habe, doch noch zurück, bevor wir weitermachen mit den Gottfakten. Da werden wir heute aufbauen. Aber zuerst, es muss in unser Herz hinein, dass Gott kein Vertragsgott ist. Gott schließt keine Verträge mit niemandem ab. Er braucht nichts, was du hast. Es gibt keine Verhandlungsbasis. Gott ist ein Gott des Bundes. Und nicht nur ist Gott ein Gott des Bundes, Gott ist ein Gott, der den Bund nicht bricht. Und das müssen wir verstehen. Gott bricht den Bund nicht. Und der Unterschied zwischen einem Vertrag und einem Bund ist riesig. Nämlich, im Bund hat Gott sich gebunden. Und darum, wir haben heute beim Herfahren im Auto so diskutiert, Gerhard und ich, über diese Aussage, die ich gemacht habe, dass der Bund, der neue Bund, ist größer und stärker und gewaltiger als die Gnade. Warum ist er größer und gewaltiger und stärker als die Gnade? Gott kann, wenn er will, sich entscheiden, die Gnade vom Menschen zu nehmen. Esra sagt, es gab eine Zeit der Gnade. Moses hat Gnade gefunden vor den Augen Gottes, kam aber nie ins verheißene Land hinein. Warum? Weil Gnade kann Gott nehmen, Gnade kann Gott geben, wenn er will. Wir leben jetzt, so wird es genannt, im Zeitalter der Gnade, obwohl das jetzt nicht eine biblische Aussage ist, sondern die Idee ist biblisch. Wir leben in diesem Zeitabschnitt der Gnade. Aber der Zeitabschnitt der Gnade wird irgendwann einmal zu Ende kommen. Der neue Bund ist ein ewiger Bund, der endet nie und nimmer. Und darum, wenn du verstehst, dass Gott sich in dem neuen Bund an mich gebunden hat, in alle Ewigkeit, Es gibt nichts Größeres, es gibt nichts Herrliches, es gibt nichts Gewaltigeres. Gott hat sich an mich gebunden, nicht durch einen Vertrag. Weil wenn Gott sich mit einem Vertrag an mich bindet, in dem Augenblick, wo ich vertragsbrüchig bin, habe ich wieder ein Problem. Gott ist aus dem Vertrag heraus. Aber Gott ist keinen Vertrag mit mir eingegangen. Er ist mit seinem Sohn Jesus Christus in einen Bund eingegangen und hat mich in Christus hinein versetzt. Und dadurch bin ich Teil dieses ewigen Bundes geworden, der unauslöslich ist. Und diese Teilhaben dieses Bundes, das kann nur aus Glauben geschehen. Und da haben wir ein großes Problem. Nämlich, wir haben nicht wirklich, oder wir tun uns sehr schwer zu verstehen, dass unser Herz der Schlüssel zu allem ist. Sprüche 4, Vers 23, vielleicht mache ich einmal hier in Österreich ein Seminar über das Herz. Ich liebe es, mich mit dem Herzen zu befassen. Und meine Frau ist eigentlich, ich glaube, seit sicher 10 Jahren oder länger, sagt sie mir, schreib endlich ein Buch übers Herz, schreib endlich ein Buch übers Herz. Weil ich habe mich seit so langer Zeit damit befasst. Und wisst ihr, die Bibel sagt, dass wir mit dem Herzen glauben müssen. Und hier haben wir das Problem. Wir lernen neue Dinge, aber unser Herz glaubt den alten Schrott. Unser Herz glaubt die alten, verkrusteten Wahrheiten der Vermischung des neuen und alten Bundes. Und jetzt versuchen wir, diese Wahrheiten des neuen Bundes zu erleben und wir erleben sie nicht, weil unser Herz diese Dinge nicht glaubt. Und wir müssen lernen, unser Herz muss überzeugt sein von diesen Wahrheiten. Wenn unser Herz überzeugt ist, dann werden wir diese Dinge auch in unserem Leben erleben. Und wisst ihr, in aller Religiosität und Vermischung von alten und neuen Bund kommt es immer wieder zurück auf etwas. Was wesentlich ist, ist das, was ich jetzt tue. Und wenn ich auf mein eigenes Leben schaue, solange ich auf mich blicke, geschieht Folgendes. Es entsteht Stress, es entstehen gewisse Erfolge, weil ich sehr diszipliniert und sehr konzentriert bin. Daher habe ich gewisse Erfolge in meinem Leben zu zeichnen. Aber der Preis dafür ist viel zu hoch. Nie mehr wieder in meinem Leben will ich zurück zu dieser Vermischung, wo ich es leisten kann, wo ich es schaffen muss. Sondern alleine, ich will nie mehr wieder dahin zurück. Solange mein Augenblick gerichtet ist auf das verbrachte Werk des Kreuzes und auf das, was Jesus getan hat und was er gemacht hat, und dann ist nicht mehr der Fokus der Reinheit, sondern ist der Fokus Christus und das verbrachte Werk, dann bist du in einer Ruhe, dann lebst du in einer Sicherheit, dann lebst du in einem Frieden, dann lebst du in einer Freude. Das ist unbeschreiblich. Und das ist das, was der Feind immer wieder will. Er will uns immer wieder zurückbringen, dass wir noch etwas dazu tun müssen zum vollbrachten Werk des Kreuzes. Und da haben wir so viele Bibelverse auch nicht verstanden. Ich habe mich eigentlich nicht gewagt, über geistlichen Kampf zu lehren. Aus verschiedenen Gründen. Weil eigentlich die Theologien hier sehr anders sind, als ich es im Neuen Bund verstehe. Zweitens, weil ich selbst nämlich Dinge geglaubt habe, die ich heute mir den Kopf schüttel und frage, wie kann ich diese Dinge überhaupt noch glauben. Aber ich habe mich vor kurzem gewagt, in Brasilien einmal eine Botschaft darüber zu predigen, das erste Mal. Ich habe es eigentlich weder vorbereitet gehabt, noch geplant gehabt. Ich saß im Gottesdienst in dieser verrückten Gemeinde, wo ich euch gestern erzählt habe, mit dem 24-jährigen jungen Mann, der plötzlich eine Gemeinde mit 2.500 Leuten hat über Nacht in 2 Jahren. Und ich saß dort im Gottesdienst und habe alles toll vorbereitet gehabt, wirklich eine tolle Predigt und alles. Und plötzlich sagt der Herr zu mir, jetzt gehst du rauf und lehrst über geistlichen Kampf. Und ich dachte mir, du liebe Zeit, habe das dann auch gemacht. Und als ich begonnen habe, mich hinzustellen und gesagt habe, ich werde heute über den geistlichen Kampf sprechen, da ging es wie ein Schock durch diese Gemeinde, denn die Mutter des Pastoren, des jungen 24-jährigen jungen Mann, ist die Mutter, hat sich gedacht, um Gottes Willen, jetzt kommt da rein und bringt uns solche Dinge da. Und wisst ihr, alles hat eigentlich begonnen. Ich habe in meinem Leben viele Erlebnisse gehabt mit geistlichem Kampf. Also wirklich, meine Frau kann das euch beschreiben und erklären. Ich hatte dämonische Attacken, die könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Solche, wo ich blutig oft war in der Früh, weil ich Dämonen haben sich physisch manifestiert in meinem Raum, haben mich gekratzt, haben mich gebissen, haben mich aus dem Bett geworfen und solche Dinge. Also wirklich physische Manifestationen von Dämonen. Wenn ihr mir die Sachen nicht glaubt, fragt ruhig Debbie. Die in der Früh hat sie oft gesehen, und du liebe Zeit, hattest du wieder so eine Nacht. Und eines Tages hat der Herr zu mir gesagt, Reinhard, warum erlaubst du einem besiegten Feind solche Dinge mit dir zu tun? Ich habe gesagt, Moment. Ich dachte mir, das ist Teil der Preise, den ich bezahlen muss, um Österreich zu verändern. Welche Arroganz und Präpotenz. Aber das dachte ich mir. Ich bin der Mann Gottes, Teil dazu ist, diesen Kampf zu erleben. Welche Präpotenz und Arroganz wir doch haben können. Und als eines Tages der Herr zu mir gesagt hat, Reinhard, warum glaubst du einen besiegten Feind, diese Dinge zu tun? Und der Herr mir begonnen hat, zu zeigen, was geistlicher Kampf wirklich ist, im Licht des neuen Bundes. Ich werde das nie vergessen. Als die nächste Nacht wieder so eine Manifestation in meinem Leben war, habe ich mich im Bett aufgesetzt und habe gesagt, weißt du eigentlich, wer ich bin und weißt du, wer du bist? Was bildest du dir eigentlich ein? Game over, habe ich gesagt. Game over. Nie wieder wird es so etwas in meinem Leben geben. Raus. Und dieser Dämon ist screeching, das ist das deutsche Wort. Kreischend, danke. Dieser Dämon ist kreischend, winselt, raus, sich verschwunden und hat sich nie wieder in meine Nähe gewagt. Aber Reinhard, was ist mit Epheser Kapitel 6? Das sind eigentlich Dinge, die ich hier gar nicht anschneiden wollte, aber okay, jetzt sind wir schon dabei. Aber Reinhard, was ist mit Epheser 6? Das habe ich ihm gesagt, wir haben so viele Bibelstellen im Licht des Alten Bundes gelesen und gar nicht verstanden, was die Bibel wirklich sagt. Hier ist der geistliche Kampf, den es für uns Christen im Neuen Bund gibt. Darum, meine lieben Brüder, Epheser 6, Vers 10, werdet stark in der Kraft seiner Stärke, in der Macht seiner Stärke. Und dann geht es weiter. Ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr stehen könnt. Gib mal rauf, Epheser 6, hier. Zieht dann die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr standhalten kann gegen den listigen Kunstgriff des Teufels. Und der Schlüssel ist genau hier. Das Wort hier, den listigen Kunstgriffen, ist im original griechischen Wort folgendes. Jemand, der dich mit Trick versucht hineinzulegen. Unser geistiger Kampf ist nicht gegen einen Teufel, der irgendeine Macht hat über irgendeinen Christen. Game over, people. Unser geistiger Kampf ist gegen einen Teufel, der versucht, dich mit Trick hineinzulegen und dir zu beweisen, dass er doch noch Macht hat über dich. Und solange er dich überzeugen kann, dass er doch noch etwas hat über dich, was gibt es dann? Dann gibt es genau den geistlichen Kampf, den du nicht willst und ich auch nicht will und nie mehr wieder haben werde. Unser Kampf ist nicht gegen... Der Satan wurde am Kreuz besiegt. Durch das vollbrachte Werk des Kreuzes wurde er entwaffnet. Eigentlich ist es ein völlig unfairer Kampf. Wir sind voll bewaffnet bis auf die Zähne und er ist völlig entwaffnet. Stell dir mal vor... Wenn er einem leid tun könnte, müsste man sagen, eigentlich so ein armer Hund. Und weißt du, was das Interessante ist? Wenn du die Waffenrüstung Gottes anschaust, hinten hast du nichts. Warum? Weil wir nicht dazu berufen sind, von ihm wegzulaufen, sondern er berufen ist, von uns wegzulaufen. Und stehen müssen wir, schau, damit ihr standhalten könnt. Nicht damit ihr jetzt im Territorium wegnehmen könnt, damit ihr Stand halten könnt, damit du stehen kannst in der Freiheit des neuen Bundes. Und wir stehen gegen die Tricks des Teufels, gegen diese verführerischen Tricks. Darum sagt die Bibel auch in 2. Korinther 11, Vers 3, glaube ich. 2. Korinther 11, Vers 3. Nein, ich glaube, es ist 2. Korinther 11, Vers 3. Schauen wir mal. Genau. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Was hat der Teufel für eine Waffe? List. List. Er will dich überlisten. Wohin? Er will dich abwenden. Wenden von was? Er will dich abwenden von der Einfalt gegenüber Christus. Christus und das vollbrachte Werk ist so einfältig, ist so simpel, ist so einfach und davon will der Teufel dich immer wieder abbringen, indem er versucht, mit Tricks dich hineinzulegen und dich zu verführen und dir zu sagen, ich habe Macht, ich werde das tun in deinem Leben, ich werde das in eurer Gemeinde tun, ich werde das tun, ich werde das tun. Und wenn wir glauben, dass er das tun kann, dann wird er es auch tun, weil wir geben ihm die Autorität, nicht weil er sie von Gott her hat. Wir geben sie ihm, indem wir unser Herz aufmachen für diese Dinge. Darum, wenn wir das einmal verstehen, und was ist die Lösung dafür? Geh zurück zu Epheser Kapitel 6 bitte und gib mal den 12. Vers rauf. Die Lösung ist im Grunde genommen ganz, ganz simpel. So schaut der geistige Kampf. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der bösen himmlischen Regionen. Pass auf, das ist unser geistiger Kampf. Alle diese Typen hier, die haben nichts anderes, als versuchen, den ganzen Tag mit Tricks dich hineinzulegen, um dir zu sagen, dass sie noch etwas über dich haben. Und hier ist das Problem. Die meisten Christen haben eine Vorstellung, der geistige Kampf ist Auge zu Auge. Ich und der Teufel, wir stehen uns gegenüber. Moment einmal. Die sind wo? In himmlischen Regionen. Und wo bist du? Wir sind mit Christus versetzt in himmlische Regionen, weit über jede Gewalt und Herrschaft und Macht und Autorität. Das heißt, ich bin über ihm, er ist unter mir. Eigentlich, wenn ein Christ mit dem Teufel redet, müsste er so mit ihm reden. Was hast du gesagt? Was willst du mir sagen? Dann tanze ich mal. Die Bibel sagt, wir sind über ihm und er ist unter unseren Füßen. Aber wir haben diese Theologie entwickelt, dass er noch so viel Autorität hat und so viel Macht hat und so viel das kann und so viel jenes kann. Ich habe das ja auch mal geglaubt. Das Leben war katastrophal. Dass meine arme Frau alles mitmachen musste mit mir. Aber 33 Jahre ist sie bei mir bicken geblieben. Danke, Liebling. Schätze ich dir sehr. Und schau mal, wie ist die Antwort? Nächster Vers bitte. Vers 13. Darum ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr im bösen Tag widerstehen könntet und nachdem ihr alles ausgerichtet habt, was? Was? Euch behaupten. Wer soll sich behaupten? Du oder der Teufel? Wir behaupten uns. Schau mal, wie es weitergeht. Steht nun fest, den Lenden umgürtet mit der Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist, you are a loser, I am the winner. Ist die Wahrheit. Wir stehen umgürtet mit der Wahrheit. Du bist besiegt und ich bin der Sieger. Das ist die Wahrheit. Wie geht's weiter? Den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Was bedeutet das? In Christus bin ich gerecht. In Christus bin ich gerecht. Du kannst mir gar nichts tun. Ich bin gerecht. Denn er kann einen Gerechten nicht angreifen. Schau, wie es weitergeht. Und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Evangelium, für das Zeugnis zum Evangelium des Friedens. Was ist das Evangelium des Friedens? Jesaja 54, ich habe gemacht den Friedensbund mit euch. Das Evangelium des Friedens, ich bin im neuen Bund. Und da stehe ich fest mit meinen Füßen. Schau, wie es weitergeht. Vor allem aber ergreift das Schild des Glaubens, mit dem ihr einige Pfeile des Böses auslöschen könntet, aber den Rest müsst ihr erdulden, weil er noch so viel Autorität über euch hat. Ah, ihr seid munter, wie schön. Ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr wie viele auslöschen könnt? Dankeschön. Aber sagt die Bibel nicht, wo sagt es die Bibel denn, dass der Teufel herumgeht wie ein brüllender Löwe? Wer weiß das? Ist es 1. Petrus 5? Schlag mal auf 1. Petrus 5, Vers 7. Ich glaube, es ist 1. Petrus 5. Ist es? Stimmt es? Schlag mal auf 1. Petrus 5. Vers 7 oder Vers 8. Irgendwo in dieser Gegend ist es. 1. Petrus 5. 8. Seid nüchtern und wache, denn der Widersacher, euer Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Ah, aber hier sagt uns hier die Bibel, es gibt diesen geistlichen Kampf. Unser Widersacher, der Teufel, der geht umher wie ein brüllender Löwe, sucht, wen er verschlingen kann. Ja, das tut er. Jetzt werde ich dir mal was sagen. Ein Freund von mir ist zu mir gekommen und hat gesagt, Reinhard, wann hast du das letzte Mal mit deiner Familie Urlaub gemacht? Ich habe gesagt, ich weiß nicht, meine Söhne sind erwachsen, leben in Amerika, ich lebe in Brasilien, ich bin Missionar. Meine Frau hat danach gezählt und ist draufgekommen, dass es, glaube ich, 9 Jahre her war. Und der Mann, den ich eigentlich kaum kannte, der sagt zu mir, das geht nicht. Nächstes Jahr fährst du auf Urlaub. Ich habe gesagt, okay. Was meinst du damit? Er hat gesagt, du und deine Söhne und deine Frau, ihr fahrt auf Urlaub, mindestens 2 Wochen. Und ich bezahle euch den Urlaub. Ich dachte mir, okay, ich mag eigentlich Enttäuschungen nicht, also mache ich klare Sachen und Nägel mit Köpfe. Und ich habe gesagt, okay, sag mir eine Zahl, wie viel ich ausgeben darf, damit ich mich da einstellen kann. Ich lebe in Österreich, ich lebe in Brasilien, meine Söhne leben in Amerika. Wurscht, wohin wir fliegen, es wird immer teuer. Er hat gesagt, okay, ich überweise mal 15.000 Euro auf dein Konto. Und dann hat er dazugefügt, aber jeden Cent, den du nicht für den Urlaub ausgibst, kriege ich wieder zurück. Meine Frau hat gesagt, danke, dass du das gesagt hast, weil sonst hätte er irgendeinen billigen Urlaub gemacht und ein Waisenhaus damit gebaut. Also haben wir jeden Cent ausgegeben. Kein Cent kam zurück an ihn. Und wir flogen nach Südafrika. Und in Südafrika hatten wir eine Safari gemacht. Das war auch so ein herrliches Erlebnis. Wir haben vieles Tolles gesehen, machten eine tolle Safari. Und da haben wir auch Löwen gesehen. Und wisst ihr, Wenn du studierst ein bisschen, ich weiß nicht, ob euch Natursachen gefallen und so weiter, wenn du da Dokumentationen anschaust, der Löwe, der jagt niemals mit irgendeinem Lärm. Der brüllende Löwe, der jagt, den gibt es gar nicht. Der Löwe, weil der Löwe weiß genau, wenn ich brülle, ist die Gazelle viel schneller als ich. Wie jagt der Löwe? Studier das, kannst ruhig nachforschen. Wie jagt der Löwe? Der Löwe, er schleicht sich an, um Überraschungseffekt die Gazelle zu kriegen. Aber hier sagt die Bibel, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Was bedeutet das? Weißt du, wann der Löwe brüllt? Der Löwe brüllt, wenn er weiß, oh oh, das Opfer kriege ich nicht. Ich habe eine Möglichkeit, dieses Opfer einzuflüssen. Und dann plötzlich macht er Folgendes. Er brüllt das Opfer ein. Und wenn er das Opfer anbrüllt, was geschieht? Der hat Macht, der ist stark, der ist groß. Und durch das Brüllen schüchtert er ein und dann versucht er zu verschlingen. Also den starken Teufel, der dich verschlingen kann, den gibt's gar nicht. Es gibt den, der versucht, dich einzuschüchtern. Wogegen stehen wir? Gegen die Tricks. Gegen die Tricks, das ist der neue Bund, mein lieber Freund. Was ist die Antwort auf den brüllenden Löwen? Geh mal auf den nächsten Vers. Dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass die gleichen Leiden erfüllen an eure Bruderschaft, die in der Welt ist. Und der nächste Vers? Der Gott der Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festen, stärken und gründigen. Dem widersteht fest im Glauben, mach dir keine Sorgen um das, was du leidest, was du durchmachst. Er hat keine Autorität über dein Leben. Du widersteh ihm fest im Glauben. Denn mit dem Schild des Glaubens können wir was auslöschen? Alle Pfeile des Bösen. Und da müssen wir verstehen, dass alles, was wir in der Bibel sehen und lesen, wir müssen es im Licht des neuen Bundes sehen. Wir müssen es sehen im vollbrachten Werk des Kreuzes. Wir haben so viele Bibelstellen nicht verstanden oder falsch verstanden, weil wir sie gelesen haben durch eine religiöse Brille, durch eine Vermischung von alter Bund und neuer Bund. Und ich möchte zu einer Sache zurückgehen, zum, warum dieser Bund so gewaltig ist und warum dieser Bund so herrlich ist, warum dieser Bund so sicher ist und warum dieser Bund so ewig ist. Denn wir müssen verstehen, es ist kein Vertrag, es ist ein unauslöslicher Bund zwischen Gott und Jesus Christus. Es gibt keinen direkten Bund zwischen dir und Gott. Es gibt nur einen Bund zwischen Christus und dem Vater und du bist in Christus hineinversetzt worden. Darum 88 Mal habe ich im Neuen Testament die Worte gefunden wie in ihm, in Christus. Wir sind in ihn hineinversetzt und dadurch sind wir Teil dieses Bundes. Und wenn wir Jesaja 53 und Jesaja 54 anschauen, diese zwei Kapitel, die unterteilt worden sind, aber diese Unterteilungen der Bibel, die gibt's ja erst seit ein paar hundert Jahren, die ist ja noch gar nicht so alt. Denn die Bibel wurde ja nicht in Kapitel und Versen geschrieben, die Bibel wurde ja als eine Einheit geschrieben. Paulus hat die Briefe ja geschrieben als Briefe und nicht als Vers 1 an die Galater, Vers 2, Vers 3, er hat einfach einen Brief geschrieben. Und auch Jesaja, die Unterteilung, die kam erst später hinzu, viel, viel später, damit die Leute etwas finden können in der Bibel. Aber es gab sie nicht. Und nach meinem Verständnis oder nach meiner Meinung sind viele Bibelstellen falsch unterteilt. Also eigentlich ein Kapitel und das nächste, das sollte gar nicht so unterteilt sein. Und da gibt es genügend zum Beispiel. 1. Korinther 12, 13 und 14 ist eine völlig absurde Unterteilung. Okay, es ist halt so unterteilt geworden, wir finden was. Aber wir müssen das verstehen, das ist im Grunde genommen ein Thema, welches Paulus bespricht. Und auch ist es so in Jesaja 53 und 54. In Jesaja 53, worüber geht's? Das wissen wir alle, es geht über die Kreuzigung. Und in Jesaja 53 und 54, das ist ein zusammenhängendes Thema. Da gibt es zwei Hauptakteure. Die zwei Hauptakteure sind Jesus Christus und Gott der Vater. Und wir spielen die Nebenrolle. Unsere Sünde hat auf sich genommen, unsere Krankheiten hat auf sich genommen. Aber die zwei Hauptakteure in Jesaja 53 und 54 sind ganz klar Gott, der wegen unserer Missetaten uns strafen muss, weil er sonst nicht gerecht wäre, und Jesus Christus, der den Preis bezahlt hat, damit wir vor Gott bestehen können. Und dieses müssen wir verstehen. Und mitten in diesem Zusammenhang, da kommt etwas hinein, nämlich auch der Friedensbund. Und wenn wir nicht verstehen, worum es geht in Jesaja 53, Vers 54, dann tun wir uns auch oft auch schwer, den neuen Bund wirklich zu verstehen. Denn in Jesaja 53 und 54 ist es klar beschrieben, dass dieser Bund zwischen Gott dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus gemacht worden ist. Da gibt es einen Vers, der hat mir jahrelang Kopfzerbrechen gemacht. Jahrelang. Gib mal Jesaja 53, Vers 10 rauf, bitte, Emanuel. Dieser Vers, der hat mich, aber es gefiel dem Herrn, ihn zu zerschlagen. Wer ist der Herr hier und wer ist ihn? Ihn ist Jesus Christus. Hier sehen wir wiederum die zwei Hauptakteure. Jesus Christus und er, der Herr Gott. Und ich habe diesen Vers vor vielen Jahren gelesen und ich kam in Konflikt. Ich kam in folgenden Konflikt, nämlich ich habe gesagt, Herr, da gibt es ein Wort drinnen und das gefällt mir nicht, das will ich nicht, das mag ich nicht, aber es ist drinnen. Und ich verlange, dass du mir eine Erklärung gibst, nämlich das Wort gefiel. Gefällt euch das? Stell dir vor, worum geht's hier? Es gefiel dem Herrn, ihn zuzuschlagen. Es geht um die Kreuzigung. Es geht um Folgendes. Jesus, die Kleider wurden ihm vom Leib gerissen, er wurde über einen Stock gebeugt, er war an den Händen gebunden und dann kommt dieser römische Soldat her, ein kräftiger Kerl mit einer Geißel. Die Geißel sah folgendermaßen aus. Das waren Lederriemen. Am Ende der Lederriemen waren harte Knochenstücke, getrocknete, die scharf gemacht wurden wie Rasierklingen und dann waren Metallstücke mit Widerhaken dran. Und 39 Mal kam dieser römische Soldat und er ging eins. Und diese Metallstücke bohrten sich in das Fleisch und den Rücken Jesus Christus und er riss sie zurück heraus mit einem Lächeln. Und er riss Teile des Fleisches und des Rücken und der Muskeln und der Sehnen raus aus dem Rücken Jesus. So hat er für mich gelitten. Okay, das finde ich genial, dass ich nicht mehr so leiden brauche. Aber warum hat das Gott gefallen? Und mit dem Wort gefiel habe ich viele Jahre Probleme gehabt. Aber gefallen. Stell dir vor, ich habe zwei Söhne. Wenn du das mit einem meiner Söhne machst, dann wirst du mal sehen, wie stark ich wirklich bin. Und ich habe jahrelang gebetet, immer wieder, Herr, warum hat dir das gefallen? Ich weiß, du musstest es tun. Ich weiß, es war die einzige Hoffnung. Ich weiß, es war der einzige Ausweg. Warum hast du nicht hineingeschrieben, einfach, der Herr ließ ihn zerschlagen? Wie kann dir sowas gefallen? Wenn irgendein Vater sein Kind so behandelt und sagt, ah, das gefällt mir, dann stimmt etwas nicht. Und dann eines Tages hat der Herr zu mir gesprochen, ich werde es nie vergessen, weil der Herr mir erklärt hat, warum das Wort gefiel hier drinnen steht. Das hat mich so tief bewegt und so berührt, ich kann mich erinnern, ich bin in meinem Zimmer gesessen, ich habe geheult und geheult und geheult und geheult, weil ich so tief in meinem Herzen bewegt war. Ich habe mit niemandem darüber geredet. Es war für mich so eine tiefe Offenbarung. Ich habe mit keinem Menschen darüber geredet, 2 Wochen lang. Und dann nach 2 Wochen hatten wir eine Konferenz bei uns und es waren etwa 4000 Leute zusammen bei dieser Konferenz, Pastoren und Leiter. Und ich ging da hinein ins Büro von unserem Hauptpastor unserer Gemeinde. Und als ich da hinaufging zum Büro, da kam eine Pastorin, eine unserer engsten Freundinnen, die betreut über 1000 Kinder. Die hat selbst 3 kleine Kinder, zu dem Zeitpunkt hatte sie 2. Eine ganz enge Freundin. Und die sah mich ins Büro reingehen und die stoppte mich und sagte, Reinhard, ich muss mit dir reden. Ich muss mit dir reden. Sie war irgendwie besorgt. Ich habe gesagt, ja, was ist los? Red mit mir. Sie hat gesagt, ich hatte einen Traum, der ist so verrückt. Und seit einer Woche quält mich der Traum und ich wage mich nicht mit irgendjemandem zu reden, weil der Traum so verrückt war. Und jetzt habe ich dich gesehen und ich habe mir gedacht, du bist auch verrückt, also vielleicht kann ich mit dir über einen verrückten Traum reden. Ich habe gesagt, schieß los. Sie hat gesagt, in meinem Traum war ich auf einer Insel. Und auf dieser Insel stand ein großer, starker Mann, der betrat die Insel. Und er nahm ein kleines Kind. Und er nahm das Kind und steckte das Kind in den Fleischwolf und drückte den Einschaltknopf und das Kind wurde komplett zerstückelt und da war Blut und alles war. Und der Mann hat gegrinst dabei. Dieser große Mann hat gegrinst dabei. Und sie hat gesagt, ich bin wach geworden, ich bin aus dem Bett gesprungen, ich bin ins Wohnzimmer gegangen, ich habe mich auf die Knie geschmissen. Und ich habe gesagt, oh nein, der Teufel will die Kinder zerstören. Wir müssen beten. Sie ist Pastorin von über 1000 Kindern. Sie liebt diese Arbeit. Sie hat gesagt, ich habe mich auf die Knie geschmissen. Und gesagt, oh nein, wir müssen beten. Der Feind will die Kinder zerstören. Und als ich auf die Knie bin, da sagt Gott zu mir, hör auf zu beten. Der Mann ist nicht der Teufel, ich bin der Mann. Lese Jesaja 53, Vers 10. Und sie las es und sagte, ja, aber ich verstehe das nicht, sagte sie zu mir, Reinhard, ich verstehe das nicht. Und ich habe gesagt, ich habe es auch nicht verstanden, jahrelang, aber ich werde dir sagen, was es bedeutet. Warum hat es Gott gefallen? Gott blickt auf dich. Und er hatte sich zu entscheiden, mein geliebter Sohn oder du. Und als es daran war, Jesus zu zerstückeln, traf er eine Entscheidung. Er blickte nicht auf das, was in seinem Sohn geschehen ist. Er blickte ja weg. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wohin hat er geblickt? Er hat auf dich geblickt. Und als er dich sah, war nichts anderes als Freude und Wohlgefallen in deinem Herzen. Und es gefiel ihm aus tiefer Liebe zu dir. Und wenn wir diese Liebe in unserem Herzen ergreifen, dann werden wir nie mehr wieder dieselben sein. Nie mehr wieder. Und da in diesem Zusammenhang, Jesaja 53, 54, geht es um den neuen Bund. Es gefiel ihm, das zu tun, weil er so fest entschlossen war, diesen Bund mit dir zu schließen. Stell dir vor, Gott musste sich entscheiden zwischen Jesus und dir und er hat sich für dich entschieden. Es war keine Entscheidung, lasse ich Jesus sterben. Es war eine Entscheidung, wer muss sterben, du oder Jesus? Er hat gesagt, okay, Jesus, du, weil den Reinhard liebe ich so sehr. Und wenn wir diese Liebe ergreifen können, und genau hier haben wir das Problem, Religion und Religiosität versucht ständig das Bild unseres Gottes zu verzerren. Ständig! Wir sind in unserem Herzen nicht überzeugt, wie herrlich, wie gewaltig, wie liebend, wie wunderbar er ist. Und darum tun wir uns so schwer, diesen Bund auch wirklich zu ergreifen und anzunehmen. Aber das Motiv des neuen Bundes, und das sehen wir auch hier in diesem Kontext, das Motiv des neuen Bundes ist nichts anderes als die tiefste Liebe, die es je geben kann und je gegeben hat und je geben wird. Und diese Liebe gilt dir. Und darum musst du ja diesen Bund zwischen Jesus und ihm machen, denn sonst hätte er wieder nicht funktioniert. Und wenn wir diesen ganzen Kontext im Jesaja 53 anschauen, in 54, da geht es ja weiter. 54 Vers 1. Es geht dir direkt über in das Kapitel. Freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht geboren hast. Brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht in Wehen lagst. Denn die Vereinsamte wird mehr Kinder haben als die Vermählte, spricht der Herr. Wisst ihr, worum geht es in diesem ganzen Zusammenhang? Die zwei Hauptakteure sind Jesus Christus und Gott. Wer war derjenige, der unfruchtbar war? Es war Jesus. Denn zur Zeit der Kreuzigung gab es noch keinen neuen Bund. Wenn die Bibel, die greift das auf, im Galater Kapitel 4 ist es, lass, brauchst nicht aufschlagen, aber im Galater Kapitel 4, da spricht die Bibel, sie greift dasselbe wieder auf und sie macht den klaren Unterschied. Christus ist derjenige, der mehr Kinder haben wird und nicht die, die nach dem Gesetz wandeln. Und schau mal, wie es weitergeht in Vers 2. Erweitere den Raum deines Zeltes und dehne die Zeltdecken deiner Wohnungen aus. Spare nicht und spanne deine Seile aus und befestige deine Pflöcke. Und dann spricht es darum über die herrliche Ernte, die Jesus Christus haben wird. Den Lohn seines Leidens, den er haben wird. Tausende Kinder. Schau den nächsten Vers an. Denn zur Rechten und zur Linken wirst du durchbrechen und dein Same, wer ist der Same? Der Same ist Christus und dein Same wird die Heidenvölker besitzen und sie werden verlassene Städte bevölkern. Das spricht von Christus, der Same, der heute die Heidenvölker von überall hierher geholt hat und zusammen vereint unter einem einzelnen neuen Bund. Und Vers 9, da erklärt er dann diesen Bund. Wie die Tage Noahs gilt mir dies, als ich schwor, dass die Wasser Noahs nie mehr die Erde überfluten sollte, so habe ich geschworen, dass ich nie mehr über dich zornig werden, noch dich schelten werde. Über wen war er zornig? Über Jesus. Der Zorn Gottes kam am Kreuz auf Jesus Christus. Die Bibel lehrt das ganz klar. Er hat den Zorn Gottes für uns getragen. Und für einen kurzen Augenblick war er in zornig. Wie kurz war der Augenblick? Als er sich abgewandt hat, als am Kreuz der Neubund besiegelt wurde mit dem Tod Jesu Christi, hat Gott sich abgewandt vor ihm. Und es mussten die furchtbarsten Momente im Leben Jesus gewesen sein, als Jesus zum Himmel geschrien hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und der Himmel gab keine Antwort. Wo bist du? Jesus, der von Ewigkeit eins war mit dem Vater. Jesus, der niemals eine gebrochene Beziehung mit dem Vater erlebte. Der war jetzt im Kreuz und Gott hat ihn verlassen. Warum hat er ihn verlassen? Schau mal. Weil er gesagt hat, pass auf, ich habe dich für eine kurze Zeit verlassen, aber jetzt möchte ich etwas sagen. Und schau mal jetzt den nächsten Vers an, den Vers 10. Denn die Berge mögen weichen und die Hügel mögen wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Gott sagt zu Jesus, ich habe dich für eine kurze Zeit verlassen. Ich war kurz zornig, weil der Zorn auf dich kommen musste, weil du zur Sünde wurdest für jeden einzelnen Menschen, der das im Glauben abnimmt. Aber ich sagte etwas, der Friedensbund zwischen dir und mir, der wird niemals wanken, das schwöre ich. Und wenn wir das verstehen, dass dieser Friedensbund zwischen dem Vater und Christus war und der ewig lang nicht mehr wanken wird und ich durch einfachen Glauben und nicht durch Werke und Anstrengungen, was ich alles schaffe und machen kann, sondern durch einfachen Glauben in Christus hineinkomme und jetzt Teil werde dieses ewigen, herrlichen Bundes, dann sind wir in die Ruhe eingegangen und dann plötzlich können wir erleben und erkennen, dass dieser Bund das stärkste und herrlichste und größte und genialste ist, was Gott je hätte sich ausdenken können. Hier sehen wir, Gott hat geschworen, dass alles das ein Ende hat. Und ich möchte über diesen Teil nicht mehr weitergehen, aber ich möchte euch einige Dinge einfach zeigen, die so wichtig sind, warum dieser neue Bund so stark und so garantiert und so unauslöslich ist und warum es da absolut nichts gibt, was je an diesem Bund sich ändern könnte. Und das müssen wir einfach in unserem Herzen ergreifen. Warum ist dieser Bund so gewaltig und warum ist dieser Bund so absolut? Wenn wir verstehen, was Bund ist und nicht Vertrag ist, und wenn wir verstehen, dass Gott diesen Bund gemacht hat mit Jesus Christus, dann werden wir auch das Absolute diesen Bundes ergreifen. Und ich möchte euch jetzt einige einfache biblische Klarheiten zeigen, vor allem vom Hebräerbrief, wo Gott ja sehr, sehr klar über diesen Bund spricht. Damit ihr ergreifen könnt in eure Herzen, es gibt nichts Absoluteres als diesen Bund. Nichts Absoluteres. Keine Gnade, nichts gibt es, das mehr absolut ist, als dieser Bund zwischen Vater und Jesus Christus. Schau mal in Römer, der erste Grund, warum dieser Bund so absolut ist, ist, weil es immer der Plan Gottes war. Immer war es der Plan Gottes, diesen neuen Bund zu gründen. Römer Kapitel 16, Vers 25, bitte. Emanuel, du machst eine außergewöhnliche Arbeit da drüben, ich bin absolut erstaunt. Also wenn ich hier in Österreich hier Gemeinde gründe, dann heue ich dich an. Der Gerhard, der Manuel kennt uns dann. Schau, was hier der Apostel Paulus sagt. Dem aber, der euch zu befestigen vermag, laut meinem Evangelium und der Verkündigung von Jesus Christus, gemäß der Offenbarung des Geheimnisses, das von ewigen Zeiten her verschwiegen war. Und dann sagt er weiter, jetzt aber geoffenbart wurde. Wann wurde der neue Bund beschlossen von Gott? Von ewigen Zeiten her. Das heißt, ewig heißt ohne Anfang. Das heißt, Gott hat immer schon geplant gehabt, dass der neue Bund das sein wird, was er schließen wird und wir sollen Teil davon sein. Und wenn wir mal verstehen, dass der neue Bund war nicht die Idee Gottes, nachdem er irgendwann einmal geschaut hat und gesagt hat, oh du liebe Zeit, die haben sich alles vermasselt. Oh du liebe Zeit, die brechen ständig das Gesetz. Oh du liebe Zeit, der alte Bund funktioniert nicht. Was könnten wir da machen? Machen wir mal ein Meeting im Himmel mit den Engeln und dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist und beraten wir, gibt es eine bessere Idee? Offensichtlich funktioniert das nicht zwischen Mensch und uns. Der haut alles immer durcheinander. Was könnten wir machen? Nein, nein, nein. Der alte Bund und das Gesetz war, um uns hinzuführen auf Christus. Und Christus und der neue Bund war der ewige Ratschluss Gottes. Das war keine nachfolgende Idee, auf Gott gekommen ist. Das war immer schon im Herzen Gottes. Und da es diese ewige Idee Gottes war, ist es so absolut. Schau mal 1. Korinther 2, Vers 7. 1. Korinther 2, Vers 7. Sondern wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis, die Verborgene. Und wenn die Bibel über das Geheimnis spricht, dann spricht sie immer über den neuen Bund. Wir versprechen, das Geheimnis ist die Verborgene, die Gott vor den Weltzeiten, das haut mich immer wieder zusammen in dieser Vers. Schau dir das mal an. Zwei Dinge, die mich so Erstens, der neue Bund war von den Weltzeiten an bestimmt. Immer, immer, immer war das Herz Gottes. Immer. Da war nie was anderes. Aber schau mal das Zweite, was mich da drin so tief bewegt. Zu wessen Herrlichkeit war der neue Bund bestimmt? Wir reden so viel von Gottes Herrlichkeit und das ist gut. Wir reden so viel von seiner großen Herrlichkeit und das ist gut. Aber weißt du was? Den neuen Bund hat er zu deiner Herrlichkeit gemacht. Mich, Versager, mich, der immer wieder Mist gebaut hat, mich, der ohne Christus keine Hoffnung hätte, mich, der so viel in seinem Leben vermasselt hat, schaut Jesus an und sagte, jetzt mache ich was zu deiner Herrlichkeit. Zu deiner Herrlichkeit. Zu meiner Herrlichkeit? Gott sagt, ja, der neue Bund, der ist zu deiner Herrlichkeit. Der soll für dich herrlich werden. Und wenn wir das verstehen und auf das vollbrachte Werk des Kreuzes blicken und wenn wir sagen, wow, seit Ewigkeit her hast du etwas in deinem Herzen gehabt, damit ich es herrlich habe, damit es mir gut geht? Normalerweise, wo kriege ich Herrlichkeit, wenn ich was mache? Schau, was der geleistet hat. Applaus, Applaus, Applaus, wie herrlich. Was hast du geleistet, um Teil des neuen Bundes zu werden? Gar nichts. Du warst im Schlaf, wie wir gestern gesehen haben. Du warst tot in Sündenübertretungen. Jesus, lass dich teilwerden an seiner Herrlichkeit, ohne dass du etwas tun musstest. Wie gewaltig, wie außergewöhnlich, wie tief diese Wahrheiten doch für unser Leben sind. Er gibt mir die Herrlichkeit, obwohl ich mir den Tod verdient habe. Er gibt mir die Herrlichkeit, obwohl ich mir Strafe verdient habe. Und der neue Bund ist zu unserer Herrlichkeit. Zweitens, warum dieser Bund so absolut ist und unabänderlich ist und es absolut nichts daran zu rütteln gibt, ist, weil dieser Bund ja nicht mehr von dir abhängt. Wir haben uns bekehrt, wir sind in den neuen Bund hineingekommen durch Glauben an Jesus Christus. Und was ist geschehen? Dann kamen wir zu irgendwelchen anderen Grüppchen und dann wurde uns sofort beigebracht auf oft klare Art und Weise, oft auch auf sehr subtile Art und Weise. Und absolut niemand, keinem Menschen, keinem Pastor, keinem Leiter will ich der Böswilligkeit unterstellen. Absolut niemand, das sei fern von mir. Aber es ist eben geschehen, 1700 Jahre Kirchengeschichte ist es geschehen. Was geschah dann? Das Subtile, das hineingekommen wurde, ist Folgendes. Es hängt davon ab von dir, wie viel du von Gott erlebst. Wenn du nicht in der Fülle lebst, die du leben soll, dann musst du einmal auf dich schauen, was du das noch nicht alles richtig gemacht hast. Hallo Mandy. Wie lange haben wir uns nicht gesehen? Melly freut mich immer, dich zu sehen. Was geschieht dann? Es wurde uns immer wieder gelehrt, schau auf dich und such den Fehler bei dir. Und was machst du noch falsch? Du betest nicht genug, du betest nicht lang genug, du fastest nicht genug, du glaubst nicht genug, du tust das nicht genug, du machst das nicht genug, du musst noch mehr leisten. Und wenn du finanzielle Probleme hast, die erste Frage ist mal, hast du jedes Monat auch den Bruttozehnten gegeben? Ich habe ein Manuskript fertig über Umgang mit dem Geld, das habe ich mich nie zu drucken gewagt. Weder auf Englisch noch Portugiesisch noch auf Deutsch. Das ist in meinem Computer, weil das ist zu radikal. Ich bin noch jung, um gekreuzigt zu werden. Wisst ihr, die Bibel ist so klar, wenn es ums Geld geht. So klar. Klipp und klar. Und wenn wir Christen lernen könnten, im vollbrachten Werk des Kreuzes zu leben, wären wir die radikalsten, großzügigsten, verrücktesten Geber und niemals die Sammler. Leute haben zu mir gesagt, Herr Reinhard, jetzt bist du bald 60, wann gehst du in Pension? Ich habe gesagt, wo soll ich in Pension gehen? Ich habe nicht lange genug in Österreich gelebt und gearbeitet, um dort eine Pension zu haben. Nicht lange genug in Amerika und auch nicht in Brasilien. Also die Frage stellt sich für mich gar nicht. Ja, was machst du denn, wenn du einmal jetzt älter wirst und dann, wie wirst du deinen Lebensunterhalt halt haben? Genauso, wie ich in den letzten 20 Jahren gehabt habe. Ich bin gesegnet mit jeder geistlichen Segnung der Himmelswelt. Er ist mein Versorger. Aber wisst ihr, na, das Geld lassen wir heute. Dahin gehen wir nicht. Aber es wurde immer wieder so auf uns eingetrichtert, dass alles, was wir mit Gott leben wollen, hängt davon ab von dem, was wir tun. Hör zu, es hängt davon ab von dem, was du glaubst. Denn das, was du tust, muss aus dem herauskommen, was du glaubst, sonst sind es tote Werke und keine lebendigen Werke. Denn die Bibel sagt in Epheser Kapitel 2, Vers 6, wir sind Gottes. Im Englischen kann ich es dir ganz genau zitieren, im Portugiesischen auch, aber auf Deutsch nicht. We are God's workmanship created for good works. For those which he prepared beforehand. Wir sind Gottes. Vers 10. Meisterwerk. Danke. Vers 10. Denn wir sind seine Schöpfung. Perfekt. Erschaffen in Christus Jesus. Wozu? Zu toten Werken? Zu religiösen Werken? Die uns zur Werksgerechtigkeit bringen? Wir sind geschaffen zu guten Werken. Also Reinhard, wir müssen schon was tun, damit wir die tollen Dinge erleben. Ah, wirklich? Die Gott zuvor bereitet hat. Die Werke, die Gott für dich hat, die sind schon lange vorbereitet, bevor es dich überhaupt gegeben hat. Wir schlüpfen nur hinein, wie die Hand in den Handschuh. Und wenn wir aufhören würden, so viel tote Werke zu tun, die nichts bringen, als wie Frustration und mehr Frustration und mehr Frustration und Depression und was weiß ich, war alle chronischen Krankheiten auch noch dazu. Und wenn wir einfach in dem vollbrachten Werk des Kreuzes leben würden und sagen, Herr, die Werke, die du für mich vorbereitet hast, danke, die sind schon da, da schlupfe ich rein. Und die brauche ich nicht für dich tun, die tust du durch mich. Und weißt du, was das gewaltig ist? Er hat die Werke vorbereitet, sie sind alle schon geschaffen. Seine Kraft wirkt in dir und wirkt durch dich. Und am Ende kriegst du noch eine Belohnung dafür. Wie geht denn das? Alles kommt von dir, durch dich, zurück zu dir. Und dann belohnst du mich, obwohl es mit mir gar nichts zu tun hat. Das ist die Gewaltigkeit und die Herrlichkeit des neuen Bundes. Er tut alles und belohnt mich dafür. Und wenn wir diese Wahrheiten verstehen, dass der neue Bund, er hängt nicht von dir ab, er hängt von zwei ab. Und das ist Gott und Jesus Christus. Ein Bund ist eine was? Verbindung zwischen zwei Personen, die, wo ganz genau festgelegt wird, wie sie miteinander umgehen. Wie geht Gott mit mir um? Durch den, der ich in Christus bin. Das ist der Bund. Die Regel ist festgelegt. Nur durch Christus, das ist die Regel. Gott kann mich nicht mehr behandeln, wer ich als Reinhard bin. Er kann mich nur behandeln, wer ich in Christus bin. Darum, den Mist, den ich baue und die Sünden, die ich begehe, die haben furchtbare Konsequenzen in mein Leben. Das sind die Konsequenzen. Aber wegen denen wendet sich Gott nicht von mir ab. Herr, ich halte mich fest an deiner Hand, haben wir gestern gesungen in einem Lied. Ich bin ruhig gesessen und habe meinen Mund gehalten. Ich habe mir gedacht, Gott sei Dank brauche ich mich nicht bei dir festhalten, weil dann wäre ich schon längst verloren, schon seit 35 Jahren wäre ich verloren. Gott sei Dank hat Jesus gesagt, niemand kann euch aus meiner Hand reißen. Warum kann uns niemand aus seiner Hand reißen? Weil er mich festhält. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Jetzt hast du ein Beispiel, lieber Michael. Und wisst ihr, wenn wir diese Wahrheiten verstehen, dass es von Christus abhängt. Und wenn Leute den neuen Bund verstehen, dann werden sie zum Sündigen animiert. Das Gegenteil ist die Realität. Ich werde dir sagen, warum. Denn das Herz und das Zentrum des neuen Bundes ist was? Eine herrliche, intime Beziehung zwischen Gott und mir durch seinen Sohn Jesus Christus. Das ist das Zentrum des neuen Bundes. Ohne meine Werke, ohne meine Anstrengungen, das Zentrum des neuen Bundes ist, der Vater und ich haben eine Liebesbeziehung und Christus hat es möglich gemacht. Und wenn ich das verstehe, dann werde ich auch verstehen, dass jede Sünde in meinem Leben diese Liebesbeziehung stört und das Letzte, was du willst, ist eine gestörte Liebesbeziehung. Aber wir haben versucht, Sünde zu überwinden aus Angst vor Strafe. Haben wir eh gesehen, wo das hingegangen ist. Das hat nichts anderes produziert, als Leute, die von der Sünde nicht loskommen und Pharisäer. Die einzigen zwei Dinge, die dadurch produziert werden. Die Pharisäer, die im Heimlichen sündigen und im Gottesdienst lächeln und sagen, wie oft die Bibel sie heute schon gelesen haben und wie viele Bibelverse sie zitieren können und wie viel Geld sie geben und wie brav und fleißig sie alles für Gott machen. Die Pharisäer. Außen toll, innen drinnen wollen wir gar nicht reinschauen. Und das Zweite, was wir damit erreicht haben, Menschen, die einfach aufgegeben haben, weil sie Sünde zu mächtig ist und sie nicht überwinden konnten. Das ist nicht das Kreuz und das vollbrachte Werk des Kreuzes, meine lieben Freunde. Wenn wir verstehen, dass das Herz und das Zentrum des neuen Bundes ist eine enge, intime Beziehung zwischen meinem liebenden Gott und mir. Und wenn wir das wirklich verstehen und wenn wir verstehen, dass jede Sünde in meinem Leben diese intime Liebesbeziehung betrübt, dann willst du gar nichts mehr mit der Sünde zu tun haben. Willst du ja gar nicht. Und je mehr wir auf uns blicken, desto mehr haben wir Kämpfe und Probleme, je mehr wir auf das Kreuz und auf ihn blicken. Wie geschieht Verwandlung im Leben eines Christen? 2. Korinther 3 sagt Folgendes. Wenn wir mit unverhülltem Angesicht... Wer weiß, wo das steht? 2. Korinther 3, ich weiß nicht, welchen Vers. Schau mal Vers 8. 18? 18. Schau mal Vers 18. Der Michael sagt 18. Schau mal. Danke, Michael. Wir aber alle, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie einen Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Wie kommt die Verwandlung im Leben eines Christen im neuen Bund? Streng dich an und sündig dich nicht. Weil wenn du sündigst, ist Gott zornig auf dich und er straft dich. Vor allem die kleinen Sünden, die straft er gleich, die großen ein bisschen später. Wie werden wir verändert? Prediger des Gesetzes bringen keine Herzensveränderung und keine standhafte Veränderung im Leben eines Christen. Niemals. Niemals. Schau, wie wir verändert werden. Indem wir mit unverhülltem Angesicht, das ganze 2. Korinther 3 geht um den neuen und den alten Bund. Der Schleier ist der alte Bund, der dein Angesicht verschleiert. Wenn du den Schleier wegkriegst des alten Bundes, und wenn du mit einem unverhüllten Angesicht, das heißt durch die Brillen des neuen Bundes, worauf musst du schauen? Auf die Herrlichkeit des Herrn. Wenn du auf die Herrlichkeit des Herrn schaust, durch die Brillen des neuen Bundes, aber wie musst du auf seine Herrlichkeit schauen? Mit unverhülltem Angesicht. Und wie geht's weiter? Wie in? Frage habe ich an euch. Wenn du in den Spiegel schaust, was siehst du? Na, ganz natürlich. Wir reden jetzt natürlich. Keine Trickfrage. Wenn du ins Klo gehst und schaust in den Spiegel, was siehst du? Ich bin die Gerechtigkeit in Jesus. Du siehst dich selbst. Ich bin die Gerechtigkeit in Jesus Christus. Aber ganz natürlich jetzt. Nichts Geistliches. Wenn du aufs Klo gehst und in den Spiegel schaust, was siehst du? Ich. Dich. Sehr gut. Dankeschön. Wir müssen auf die Herrlichkeit des Herrn schauen, wie in einem Spiegel. Das heißt, wenn ich auf die Herrlichkeit des Herrn schaue, was muss ich sehen? Hallo. Wenn ich in einen Spiegel schaue, sehe ich mich. Die Bibel sagt, wir müssen auf seine Herrlichkeit schauen, wie in einem Spiegel. Das heißt, du schaust auf seine Herrlichkeit, auf das vollbrachte Werk und du siehst was? Dich drinnen im vollbrachten Werk des Kreuzes. Und wenn du auf ihn so schaust, dass du dich selbst drinnen siehst im vollbrachten Werk des Kreuzes, in dieser Herrlichkeit, was geschieht? Es kann nichts anderes geschehen als eine Veränderung. Und das Wort hier ist dieses Metamorphose, diese radikale Veränderung. Und wir müssen aufhören, versuchen, irgendwelche Veränderungen zu erzwingen durch das, was wir alle schaffen können. Wir müssen verstehen, wenn ich auf das vollbrachte Werk des Kreuzes schaue, auf die Herrlichkeit Gottes, und wenn ich mich da drinnen sehe, mich im vollbrachten Werk des Kreuzes, Vater und Christus haben den Punkt und ich bin in Christus. Wow, ich bin vollkommen. Wow, ich bin gerecht. Was werden wir erleben? Wir werden diese Veränderung von innen heraus erleben. Es wird keine religiöse, gemachte, gespielte, anstrengende Veränderung sein. Die Christen haben die Schnauze voll davon, sich abzuracken, um bessere Christen zu werden. Das ist die Wahrheit. Die Christen zerbrechen daran, was sie alles leisten müssen, um noch bessere Christen zu werden. Und weißt du, was das Problem ist? Nicht nur die Christen zerbrechen daran, die Welt wendet sich ab. Weil die Welt sagt, so ein Leben will ich nicht, dann lebe lieber mein Leben. Aber wenn die Welt sieht, dass wir verändert werden von innen heraus, ohne dass wir etwas Anstrengung dazugeben, weil wir einfach so fasziniert sind von der Herrlichkeit des neuen Bundes und vom vollbrachten Werk des Kreuzes und durch dieses konstante Meditieren und Anschauen und Hinblicken auf das vollbrachte Werk des Kreuzes und wir sehen uns in Christus in dieser Herrlichkeit und wir verstehen, das wurde für meine Herrlichkeit geschaffen, dann gibt es nichts anderes als das Natürliche wird sein, dass wir von innen heraus von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu Herrlichkeit verändert werden. Und dann schaut die Welt und sagt, wow, ist das herrlich. Wie hast du das gemacht? Und wir sagen, eigentlich habe ich nichts gemacht, das hat alles er gemacht. Was? So einfach kann es nicht sein. Doch. Was? Aber wo hast du den Kurs zur Selbstdisziplin denn her? Und welche Kurse besuchst du da? Wie wir diese Probleme überwinden und 7 Schritte zur und weiter und so fort? Lass mal das lieber, gehen wir da nicht hinein. Also der Neuer Bund ist deswegen so gewaltig und unabänderlich, weil er zwischen Gott und Jesus gemacht wurde, nicht zwischen dir und Gott. Das muss in dein Herz hinein, das musst du dir auf dein Herz gravieren, immer wieder darüber meditieren. Und jetzt möchten wir Hebräer 6 kurz durchgehen. Hebräer Kapitel 6. Und zwar der Hebräerbrief schreibt ja sehr viel über den Bund. Und wenn wir Hebräerbrief verstehen wollen, dann müssen wir eines verstehen, also du kannst glauben, wer immer du willst, wer diesen Brief geschrieben hat. Für mich hat ihn der Paulus geschrieben. Aber ist okay. Aber der Heilige Geist hat, das ist noch das Beste. Absolut. Also dann gibt es keine Diskussionen mehr. Heilige Geist hat ihn sicher immer geschrieben. Aber wenn du den Hebräerbrief verstehen möchtest, dann musst du eins verstehen. Der ganze Brief an die Hebräer war ein Brief des Vergleiches. Er vergleicht den Berg Zion mit dem Berg Sinai. Er vergleicht den alten Bund mit dem neuen Bund. Es ist ein ganzes Buch der Vergleiche, also ein Brief der Vergleiche. Und im Hebräer Kapitel 6, Vers 13, da geht's los. Da sehen wir einmal, was dieser neue Bund ihn so gewaltig macht. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er, da er bei keinem größeren schwören konnte als bei sich selbst. Und er spricht dann, er vergleicht den abrahamischen Bund mit dem Blutsbund und mit dem neuen Bund. Da haben wir gestern gesehen in der Typologie, meine Frau hat das, ich weiß nicht wie oft schon gehört, manchmal denke ich mir, die Arme, die muss schon wieder was noch einmal anhören. Aber heute beim Herfahren hat sie hier gesagt, jedes Mal, wenn ich über den Blutsbund das höre, das geht so tief in mich hinein. Ach, Vater und Jesus gingen durch die Tierstücke hinein, es ist vollbracht. Und hier sehen wir auch, Gott schwor. Also Gott schwor bei sich selbst. Er hat nicht bei irgendjemand oder mit einer anderen Person einen Eid abgeleistet, bei sich selbst. Das macht einmal diesen Bund so absolut und so sicher und so garantiert. Und wenn du nächstes Mal in Probleme und in Schleudern kommst und du denkst, oh, die liebe Zeit, ich habe schon wieder vermasselt, dann halt kurz Stille und sag Gott, danke, dass du bei dir selbst geschworen hast, dass dieser Bund absolut hält. Ich bin so dankbar, dass du nicht bei mir geschworen hast, sondern dass du bei dir selbst geschworen hast. Und du bist treu und du bist gut und du bist vollkommen. Vers 17 im selben Kapitel. Gott war entschlossen zu beweisen, wie unabänderlich sein Ratschluss ist. Schau mal, darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung in noch stärkerem Maße beweisen wollte, wie unabänderlich sein Ratschluss ist, sich mit einem Eid verbürgt. Also hier spricht der Schreiber über den neuen Bund, der geht zurück auf den Bund mit Abraham und dann sagt er Folgendes. Gott wollte nicht nur einfach einen neuen Bund geben, sondern Gott wollte was tun? Er wollte dir was beweisen. Schau mal, Gott wollte den Erben der Verheißung, wer sind das? Wir? Er wollte was tun? Er wollte in noch stärkerem Maße beweisen. Wow. Mit anderen Worten, Gott sagt Folgendes. Es ist mir nicht genug, dass du verstehst, dass der Blutsbund gemacht wurde. Es ist mir nicht genug, dass du verstehst, es gibt einen neuen Bund. Ich will ihn dir noch stärker beweisen. Ich will dir nämlich beweisen, dass dieser Bund was ist? Unabänderlich. Wisst ihr, was das bedeutet, wenn Gott sagt, es ist etwas unabänderlich? Das bedeutet Folgendes. Du kannst Mist bauen von in der Früh bis auf die Nacht, du kannst es nicht ändern. Du kannst es drehen und wenden, wie du willst, du kannst es nicht ändern. Es gibt nichts zu ändern an diesem neuen Bund. Er ist absolut unabänderlich, denn Gott wollte es dadurch beweisen. Hier sehen wir eben diese drei Schlüsselwörter in diesem Vers. Nämlich, erstens, die Erben der Verheißungen, das sind wir. Zweitens, er will es in stärkerem Maße beweisen. Drittens, es ist unabänderlich. Wie kann irgendeine Person noch zweifeln an dem neuen Bund und an der Stärke und an der Autorität des neuen Bundes, wenn er nur diesen einzelnen Vers rausnimmt? Wir bräuchten eigentlich, könnten alles andere sausen lassen und mal sagen, Moment einmal, der Bund ist unabänderlich? Gott will es mir beweisen in noch stärkerem Maße. Mir, ich bin der Erbe der Verheißung. Er wollte es dir beweisen. Und wisst ihr, der Grund durch diese Vermischung des alten Bund ist Folgendes geschehen. Wir haben ständig versucht, Gott von hunderttausenden Dingen zu überzeugen, während wir gar nicht verstehen, dass Gott ständig unser Herz überzeugen will, es ist vollbracht. Gott segne dich. Wenn ich oft genug sage, dann haben wir Gott überzeugt, dich ein bisschen noch zu segnen. Gott will dich ständig überzeugen, dass du gesegnet bist mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt und du kannst es annehmen, du darfst ruhen darin, es ist vollbracht. Und so viele andere Dinge gibt es, wo wir ständig versuchen, Gott von irgendetwas zu überzeugen. Gott war längst überzeugt, es war sein ewiger Ratschluss, es ist unabänderlich, es gibt nichts mehr daran zu rütteln. Vers 18. Und damit wir durch zwei unabänderliche Handlungen, in denen Gott unmöglich lügen konnte, eine starke Ermutigung haben, wie wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die dargebotene Hoffnung zu ergreifen. Wenn du den Kontext dieses Kapitels siehst, dann wirst du sehen, der Schreiber spricht vom neuen Bund. Schau mal, der nächste Grund, warum dieser Bund so absolut sicher ist, denn wenn dieser Bund von dir abhängen würde, wäre er nicht mehr absolut sicher. Wenn er jetzt nicht absolut sicher wäre, würde Gott lügen. Stell dir vor, du müsst mit einem Gott was zu tun haben, der ein Lügner ist. Hey, ich will dich segnen, nein, will ich dich doch nicht. Hey, ich will dir Gutes tun, will ich dir doch nicht. Hey, ich habe dich gesegnet, habe ich dich doch nicht. Hey, ich habe dich befreit von der sündigen Natur, habe ich dich doch nicht. Aber dennoch, durch die Dinge, die wir glauben, durch die Vermischung des alten Bund, stellen wir Gott so dar, der ständig seine Meinung ändert. Heute will er mir Gutes tun, morgen tut er mir nichts Gutes, weil ich böse war. Übermorgen segnet er mich, weil ich brav war und übermorgen segnet er mich nicht, weil ich nicht brav war. Aber die Bibel sagt, dass Gott kann nicht lügen. Und er hat durch zwei unabänderliche Handlungen, in denen er unmöglich lügen kann, uns diese Hoffnung gegeben. Vers 19, der nächste Vers bitte. Diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch ins Innerste hinter den Vorhang gegangen ist. Wer ist diese Hoffnung? Jesus, er ist was? ein sicherer und fester Anker. Er ging hinein in das Allerheiligste. Der sichere und feste Anker ist nicht, was du alles für ihn tun kannst. Der sichere und feste Anker ist das, was er für dich getan hat. Verstehst du das? Der sichere und feste Anker ist nicht, was du für ihn alles tust. Der sichere und feste Anker ist, was er für dich bereits getan hat. Das ist mein sicherer und mein fester Anker. Das vollbrachte Werk des Kreuzes ist der Anker, der absolut sicher ist. Schau mal Hebräer Kapitel 10, Vers 11. Ich liebe diesen Vers. Wiederum ist der Kontext im Hebräer 10 der neue Bund. Und jeder Priester steht da und verrichtet täglich den Gottesdienst und bringt oftmals dieselben Opfer dar, die doch niemals Sünden hinwegnehmen können. Könnt ihr euch erinnern? Ich habe euch gesagt, der Hebräerbrief ist ein Brief der Vergleiche. Er vergleicht was? Er vergleicht den alten Bund, wo Opfer ein Teil davon waren, mit dem neuen Bund. Und hier bringt er den klaren Vergleich. Was war im alten Bund, ist da geschehen. Der Priester, schau mal das Schlüsselwort hier, er steht da. Was bedeutet das? Wenn du die Stiftshütte studierst und das Allerheiligste studierst, dann ging der Priester hinein ins Allerheiligste und er musste immer wieder jedes Jahr Opfer bringen für unsere Sünden. Da gab es den Gnadenstuhl da drinnen. Es gab keinen Sessel. Den Gnadenthron heißt er, glaube ich, auf Deutsch. Gell? Gnadenthron. Mercy Seat in Englisch. Da gab es den Gnadenthron und da drinnen im Allerheiligsten, da gab es keinen Sessel. Der Ort war so heilig von der Gegenwart Gottes, dass der Priester, der hineinging, der hatte lange Kleider an und am Boden hatten sie Glöckchen am Ende des Kleides, Glöckchen. Und die haben ein Seil umgebunden um das Bein des Priesters. Warum? Denn wenn die Glöckchen nicht mehr läuten, ist der Priester drin gestorben, in der Gegenwart des allmächtigen Gottes. Und wenn der Priester gestorben ist, kann keiner rein, weil dann stirbt er auch. Dann haben sie ihn am Seil rausgezogen. Denn Gott ist heilig und perfekt und vollkommen. Und all das ist ein Bild, das für uns sehr wichtig ist. Und da drinnen gab es keinen Stuhl. Niemand konnte sich hinsetzen. Warum nicht? Weil ständig Opfer gebracht werden mussten. Darum ist hier ganz klar geschrieben, der Priester steht und er verrichtet jeden Tag die gleichen Gottesdienste. Der Priester ist immer gestanden, da gab es kein Hinsitzen. Kein Priester konnte sich hinsetzen. Der Priester musste immer stehen, weil er ständig Opfer bringen musste. Aber schau mal, wie es dann weitergeht. Er vergleicht den alten und den neuen Bund, das Gesetz mit der Gnade. Nächster Vers. Er aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für wie lange gilt? Für wie lange? Bis du wieder mal versagst? Für immer. Was hat er gemacht? Nach einem einzigen Opfer. Er hat was gemacht? Er hat sich zur Rechten Gottes gesetzt. Gesetzt. Moment einmal. Der Priester darf sich nicht hinsetzen, wenn er die Opfer gebracht hat. Er muss stehen. Warum muss er stehen? Weil immer wieder ein Opfer gebracht werden muss. Immer wieder ein Opfer. Warum? Weil wir immer wieder versagen. Immer wieder versagen. Aber im neuen Bund gibt es kein Opfer mehr. Hier sehen wir, für mich ist das klipp und klar, Johannes 19, Vers 30. Es ist vollbracht. Jetzt sitzt der Priester. Es ist erledigt, es ist fertig. Du darfst ruhen. Und wenn wir das ergreifen im neuen Bund, dass jetzt, nachdem er sich das einzige Opfer gebracht hat, es wird nie mehr wieder ein Opfer gebraucht, jetzt sitzt er sich nieder und jetzt hat er gesagt, Reinhard, es ist vollbracht, du kannst auch ruhig dich niedersitzen zu meiner Seite, in himmlischen Orten versetzt mit mir. Und wir müssen diese Wahrheiten ergreifen, denn sonst sind wir uns nie sicher, wie gewaltig und wie herrlich und wie großartig dieser Bund doch ist. Okay, wir werden jetzt einige Sachen hier überspringen. Geht's noch? Seid ihr noch munter? Seid ihr noch frisch oder braucht ihr Pause? Wir haben jetzt aufgemacht, ein bisschen frische Luft. Braucht ihr Pause oder nicht? Okay, dann machen wir weiter. Gut. Seid alle toll und ganz, ganz Ohr. Okay. Wir werden jetzt zurückgehen zu dem, was wir gestern gesprochen haben, von den Gottfakten und von den Verheißungen. Wir werden es jetzt sehr praktisch machen. Ich werde es jetzt so praktisch machen. Ich werde euch da involvieren. Ich werde euch helfen, das auch zu ergreifen. Also zwei Dinge gibt es. Es gibt Verheißungen, die sind gut, die sind wichtig, die sind wertvoll. Keine Frage. Aber du musst den Unterschied verstehen zwischen Gottfakten und Verheißungen. Denn wenn du den Unterschied verstehst, wirst du es in deinem Leben nicht praktisch erleben können. Und der neue Bund hilft uns gar nichts, wenn er sich in seinem Leben nicht auswirkt. Was hilft der neue Bund, wenn du am Ende des Tages nicht erlebst, was Christus für dich am Kreuz gemacht hat? Ist eine nette Lehre, ein tolles Seminar, aber es ändert sich nicht. Aber das soll und das darf nicht so sein. Also um das praktisch zu erleben, einer der absoluten Schlüssel ist, dass wir den Unterschied verstehen. Verheißung ist in Zukunft, Fakten Gottes haben zu tun mit dem vollbrachten Werk des Kreuzes. Fakten Gottes ist, was uns gegeben wurde. So wie ich gestern gesagt habe, wenn der Bill Gates das Geld auf mein Konto überwiesen hat, dann gehört es bereits mir. Wenn er mir die Kreditkarte gegeben hat, ist das das meine. Und hör mal zu, hier ist die große Tragik. Die große Tragik. Ich kann zu euch Folgendes sagen. Ich kann sagen, wisst ihr, ich habe gestern einen Lotto-Sechser gemacht. Der Lotto-Sechser war vom europäischen Lotto. Ich glaube, sowas gibt's, oder? Okay. War vom europäischen Lotto. Und es war der höchste Sechser der Geschichte. Und ich habe einige 100 Millionen Euro gewonnen. Und da ich so ein netter, lieber, guter Kerl bin und an Großzügigkeit glaube, werde ich jeden von euch 1 Million Euro auf euer Konto überweisen. Ihr müsst mir vertrauen und ihr müsst es einfach glauben, das werde ich euch überweisen. Was ist das? Ist das eine Verheißung oder ist das ein Gottfakt, ein Reinhard-Fakt? Eine Verheißung. Was habe ich dir versprochen? Ich habe dir versprochen, ich werde dir 1 Million Euro auf dein Konto überweisen. Du weißt nicht wann. Das habe ich dir nicht gesagt. Kann sein, dass es einen Monat dauert, kann sein, dass es 3 Monate dauert, kann sein, dass es etwas dauert, bis das Geld von der Lotto, europäischen Lotto auf mein Konto kommt. Und dann kann sein, dass ich noch einmal 2 Monate mehr Zeit lasse, bis ich es dir übergebe. Was auch immer. Du musst dranbleiben, du musst vertrauen und ich werde dir das irgendwann überweisen. Du weißt nicht wann, aber es kommt. Und das ist, Verheißungen sind toll, weil du lebst jetzt in der Freude, der Reinhard hat gesagt, der lügt nicht, der ist ehrlich, ich weiß, irgendwann kriege ich 1 Million, das weiß ich, weil der Reinhard lügt mich nicht an. Und du lebst in dieser Hoffnung auf das, was geschehen wird. Und das ist toll. Ich habe wertvolle und wichtige Verheißungen in meinem Leben, die ich annehme. Aber das Problem geschieht folgendermaßen. Wenn wir einen, was ich Gottfakt nenne, ich habe euch das gestern, wer war gestern am Abend nicht hier? Nicht, okay. Werde ich das ganz kurz wiederholen. Gottfakt ist nicht das, was Gott mir versprochen hat, was er tun wird, sondern Gottfakt ist das, was Gott bereits getan hat durch das vollbrachte Werk des Kreuzes. Und wenn du den Unterschied zwischen dem, was Gott verspricht und was Gott getan hat, in deinem Herzen ergreifst, dann wirst du es nicht erleben. Warum? Denn der Gottfakt, der manifestiert sich in deinem Leben auf eine andere Art und Weise wie die Verheißung. Schau, jetzt nehmen wir das ganz praktisch, um ein praktisches Beispiel zu geben. Die Verheißung, ich gebe euch 1 Million Euro. Jetzt verwandeln wir das in einen Gottfakt. Ich habe letztes Monat die Euro-Lotto gewonnen mit einigen 100 Millionen. Und ich habe mir bereits von eurem Verwandten eure Kontonummer geholt. Und ich habe euch vorgestern 1 Million Euro auf euer Konto überwiesen. Das habe ich getan. Ist das eine Verheißung oder nicht? Absolut keine Verheißung. Ist das Geld bereits auf deinem Konto? Ja oder nein? Hilft es dir was, nur dass es auf dem Konto liegt? Gar nichts. Zwei Dinge müssen jetzt geschehen. Erstens, du musst wissen, dass es auf deinem Konto ist. Und viele Christen wissen gar nicht, dass es Gottfakten gibt. Die behandeln alles als Verheißung. Gott hat gesagt, also vertraue ich darauf. Moment, ich habe nicht gesagt, ich werde 1 Million Euro geben, ich habe sie auf dein Konto gegeben. Aber abgesehen davon, dass du das einmal wissen musst, die Erkenntnis haben, musst du jetzt noch etwas anderes geschehen. Du kannst es nur erleben, diese 1 Million Euro hilft dir nur was, wenn du jetzt im nehmenden Glauben beginnst, dein Leben zu leben. Und hier habe ich den größten Konflikt mit Pastoren auf der ganzen Welt. buchstäblich auf der ganzen Welt, die mir Messages schicken, E-Mails schreiben, mich konfrontieren, mich anklagen, was weiß ich das alles. Aber das ist gut, weil je mehr wir verfolgt werden, desto mehr können wir lernen zu lieben und zu segnen. Das ist eine wirklich tolle Sache. Ich meine das auch so. Aber an diesem einen hängt es, weil es will irgendwie nicht hinein in die Herzen und in die Köpfe der Menschen. Und ich verstehe das auch. Weil viele Prediger, die haben ja jahrzehntelang das Gegenteil gepredigt. Die haben ja zum Beispiel Matthäus 7 völlig falsch verstanden. Und ich erkläre das in meinem Buch, Leben ohne Begrenzungen. Sucht, bittet und klopft an. Das ist absolut missinterpretiert und missverstanden worden. Du brauchst Gott nicht überzeugen, dir was zu geben, was er dir gegeben hat. Also der Gottfakt ist jetzt so, ich habe dir die Million aufs Konto überwiesen. Das habe ich gemacht. Wie kannst du diese Million jetzt genießen? Erstens, du musst glauben, dass das Geld auf dem Konto ist. Weil wenn du nicht glaubst, willst du das nie in deinem Leben haben. Nie. Wenn du sagst, na, der Reinhard hat mir gar nichts überwiesen. Nein, das glaube ich nicht. Nein, dann wirst du niemals die Million, die wird auf deinem Konto versauern. Niemals wirst du sie genießen. Aber wenn du mal glaubst, dass es geschehen ist, das Glauben allein gibt, ist nicht genug. Denn du brauchst nicht Glauben, um den Gottfakt zu erleben, du brauchst nehmenden Glauben. Und als der Herr mir in dieser Nacht gesagt hat, wo er mich aufgeweckt hat und gesagt hat, Reinhard, eine der größten Traurigkeiten meines Herzens ist es, der Mangel an nehmenden Glauben im Leben meiner Kinder. Und wie er mir gesagt hat, denn wenn meine Kinder einen Mangel an nehmenden Glauben leben, ist als ob sie aufs Kreuz hinblicken, meinen Sohn ins Gesicht spucken, in eine Ohrfeige geben und sagen, ich glaube nicht, was du schon gemacht hast. Und ich spürte die Schmerzen im Herzen Gottes. Und dann sagte ich, Herr, was ist nehmender Glaube? Und ich habe das gestern Abend so erklärt. Nehmender Glaube ist Glaube, der erstens aufhört zu bitten. Hörst du mich? Der aufhört zu bitten für das, was gegeben wurde. Hör auf zu bitten, Gott dich zu segnen. Das ist kein nehmender Glaube. Er hat dich gesegnet mit jeder Segnung in den himmlischen Welten. Also das Erste vom nehmenden Glauben ist, das Bitten muss sich aufhören. Ich habe nicht gesagt, das Bitten im Generellen. Ich habe gesagt, das Bitten für Dinge, die uns gegeben worden sind. Logisch? Wenn du zu mir kommst, nachdem ich dir gesagt habe, ich habe euch vor 3 Tagen 1 Million Euro überwiesen und du kommst zu mir, Gereiner, du hast die Lotto gewonnen, bitte gib mir 1 Million. Gereiner, du bist jetzt so reich, bitte gib mir 1 Million. Was würde ich zu dir sagen? Zu euch vielleicht was anderes, weil euch kenne ich nicht so gut, aber was ich zu ihm sagen will, sage ich euch jetzt nicht. Schade. Zum Reinen würde ich sagen, jetzt richtet er die Wadeln vier und den Schädel zurück. Jetzt drehe ich dir die Waden zurück und den Kopf, die Waden nach vorne und den Kopf zurück, so. Ich würde sagen, ich habe dir gesagt, das Geld ist auf dem Konto, hör auf mich um Geld zu bitten, geh zur Bank und hol dir das Geld ab. So habe ich dich nicht erzogen. Und was tun wir? Gott schreibt in sein Wort klipp und klar hinein, dass er uns gewisse Dinge durch das vollbrachte Werk des Kreuzes gegeben hat und wir laufen zu ihm hin und bitten ihm, uns Dinge zu geben, die er uns gegeben hat. Ein Beispiel habe ich euch gestern gegeben. Herr, gib mir mehr Liebe. Die Liebe Gottes wurde ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. Die ist auf deinem Konto. Und Gottfakten manifestieren sich nur dann, wenn du sie im Herzen glaubst, wenn du aufhörst zu bitten und drittens, wenn du beginnst zu handeln. Das heißt, du hörst auf, mich zu bitten um 1 Million Euro, du gehst zur Bank und du verlangst einfach das Geld, das du jetzt haben willst und gehst aus der Bank raus. Das ist der nehmende Glaube, so wie Jesus es gemacht hat. Er blickte zum Himmel, er brach das Brot und er handelte. Er dankte, er handelte, weil er glaubte, dass das Wunder geschehen wird. Und wenn wir es lernen, in diesem nehmenden Glauben zu leben, für die Gottfakten, nicht für irgendwas, was du in den Kopf setzt und was du willst und was du gerne möchtest. Ich muss das betonen, weil es immer wieder verdreht wird. Für die Gottfakten, für Dinge, die dir gegeben wurden durch das vollbrachte Werk des Kreuzes. Wenn du lernst, aufhören zu bitten, Danke zu sagen. Wisst ihr, mein Gebetsleben hat sich so radikal verändert. In meinem Gebetsleben, und ich rede nicht von der Fürbitte, ich werde heute Abend lernen über das Gebet im Neuen Bund, das verspreche ich euch. Das müssen wir machen. Aber in meinem Gebetsleben, für mein persönliches Leben, da gibt es kein Bitten mehr. Da gibt's nicht mehr. Ich wüsste ja gar nicht, wofür soll ich noch bitten? Das Einzige, wofür ich ständig bitte, ist mehr von dem Geist der Weisheit und Offenbarung zu erkennen, was ich bereits habe. Erfüllt werden mit mehr Erkenntnis, dass ich das, was mir gehört durch das vollbrachte Werk des Kreuzes, wahrhaftig erkenne, damit ich es auch annehmen kann im nehmenden Glauben. Aber bitten um was? Heilung, Befreiung, Sieg, Liebe, Versorgung, bla bla bla bla. Schutz. Herr, schütze mich. Ich reise das ganze Jahr in, fahre im Auto sehr viel, fahre auf gefährlichen Straßen, fahre überall umeinander mit dem Flugzeug in Kreuz und quer. Niemals, niemals, niemals, niemals setze ich mich in das Auto hinein und bitte Gott um Schutz. Niemals. Niemals. Könnte meine Frau fragen. Ja, aber warum nicht? Sollen wir Gott nicht bitten, uns zu beschützen? Ich bin in Christus. Ist Christus geschützt oder nicht? Ja, aber wenn wir nicht um Schutz bitten, dann kann der Teufel vielleicht. Du liebe Zeit, was für ein stressiges Leben schon wieder. Jetzt vergisst einmal um Schutz zu bitten, weil du gerade eine stressige Abfahrt gehabt hast und jetzt hat der Teufel dich schon wieder und kriegst einen Unfall. Um Himmels Willen. Ich steige ins Auto und ich sage Folgendes. Herr, jede Autofahrt. Ich steige ein heute wieder. Herr, ich danke dir, dass ich durch den neuen Bund geschützt bin. Danke. Es wird eine gute Fahrt. 1000 zu meiner Rechten, 10.000 zu meiner Linken, kein Problem. Unfälle rechts, links, vorne, hinten, kein Problem. Danke, Herr, dass ich geschützt bin. Und dann rede ich mit meinen Engeln und sage, Engel, ihr passt jetzt gut auf, dass ich dort nach Gallneukirchen toll hinkomme, okay? Danke. Wenn ich ankomme, sage ich, ihr könnt jetzt euch zur Ruhe setzen. Manchmal sage ich das eine Minute, bevor ich ankomme, und die Debbie sagt, noch nicht, noch nicht. Meine Engel, die lernen, haben gut gelernt, auch auf die Debbie zu hören. Irgendwann sollte man einmal auch über Engel lernen. Wisst ihr, dass wir Christen jeden Tag Engel sehen können, wenn wir wollen und daran glauben? Der hat mir meine 17 Engel gezeigt. Ganz klar, die sind ganz tolle Engel und ich habe unwahrscheinlich viele Dinge erlebt mit ihnen. Und so der tägliche Umgang mit Engel ist zu einer Normalität in meinem Leben geworden. Alles klar im Wort Gottes, aber das lassen wir jetzt, da gehen wir jetzt nicht hin. Aber die Gottfakten, wie weiß ich jetzt, was eine Verheißung oder was ein Gottfakt ist? Das ist ja die große Frage. Eine Verheißung ist immer in der Zukunft. Ich gebe euch zwei einfache Schlüssel. Ganz einfache Schlüssel. Erstens, eine Verheißung ist immer in der Zukunft. Ein Gottfakt ist entweder in der Vergangenheit oder in der Gegenwart oder in der griechischen Grammatik, in der Present Continuous. Wie sagt man das auf Deutsch? Wer kann mir helfen? Genau. Genau, in der fortlaufenden Gegenwart gibt's sowas? Wer ist ein Deutschlehrer? Englisch weiß es auch. Present continuous, das weiß es auch. Auf Deutsch. Auf Deutsch gibt's es nicht. Okay, im Griechischen gibt's es. Im griechischen Urtext gibt's es, es ist in der Gegenwart, aber in der fortführenden Gegenwart. Das heißt, es ist jetzt und es wird immer so bleiben. Es ist niemals in der Zukunft geschrieben. Niemals. Es sind einige griechische Grammatikregeln, die kann man gar nicht übersetzen, weder aufs Englische noch aufs Deutsche. Das Erste ist, es ist niemals in der Zukunft, es ist immer in der Vergangenheit oder in der Gegenwart, es ist jetzt meins. Niemals in der Zukunft. Aber es gibt einen zweiten Schlüssel, um Gottfakten zu finden. Ich habe mir irgendwann auch vorgenommen, nur über Gottfakten ein Buch zu schreiben. Ich habe über 100 davon im Neuen Testament gefunden. Über 100 Dinge, die durch das vollbrachte Werk des Kreuzes bereits mir gehören und die kaum ein Christ annimmt, weil er nicht im nehmenden Glauben lebt. Wie werden diese Gottfakten jetzt Teil meines Lebens? Also erstens, wie finde ich sie? In der Vergangenheit oder in der Gegenwart, in der kontinuierlichen, fortwährenden Gegenwart? Erstens. Zweitens, es ist in der Regel ein Schlüsselausdruck dabei. Der Schlüsselausdruck bedeutet in ihm, in Christus, durch ihn, durch Christus. Wenn immer du in der Bibel findest, in ihm, in Christus, dann ist das für dich, weil du in Christus bist. Nicht sein wirst. Du bist in Christus und dadurch du in Christus bist, bist du Teil dieses ewigen Bundes zwischen Gott und Christus. Ist das klar? Gehe ich zu schnell? Ist das logisch?

Ich danke dir. Amen.